Lektion 1, Übung 12. Guten Tag, meine Damen und Herren. Grüezi alle miteinander. Mein Name ist Weggeli, Felix Weggeli. Grüß Gott, Herr Weggeli. Mein Name ist Carlo, Lea Carlo aus Wien. Und das ist mein deutscher Kollege, Herr Rebholz. Gernot Rebholz. Freut mich. Und das sind die Damen und Herren Dr. Wehner, Rosenberger, Basuno. Tja, und das, meine Damen und Herren, das ist die Bürola. Guten Tag, Frau Bürola. Mein Name ist... Herr Rebholz. Mein Name ist Rebholz. Gernot Rebholz. Herr Rebholz, das ist Frau Dr. Wehner aus Göteborg. Die Bürola ist die Büromaschine dort. Ach so, das ist die Büromaschine. Nein, das ist Frau Doktor. Ja, ja, die Bürola. Entschuldigung, Frau Dr. Büro... Ach, wie ist bitte Ihr Name?